wieder wie ein Schlachtfeld aus. Und nach dem ordentlichen Zug wird es schon vergehen. Kreativen Beistand, den braucht er jetzt. Sonst lässt ihn diese Stimme nicht in Ruhe. Denn sie sagte, wow, wow, wow, wow. Auf geht's, Theo, greif zu. Denn sie sagte, wow, wow, wow, wow. Auf geht's, Theo, greif zu. Endlich war es an der Zeit, seine Kumpels trafen nacheinander bei ihm ein. Die Löffel wurden allesamt vorgeheizt, damit am Ende jeder Schuss so richtig knallt. Kreativen Beistand, den braucht er jetzt, sonst lässt ihn diese Stimme nicht in Ruhe. Denn sie sagte, wow, wow, wow, wow. Auf geht's, Theo, greif zu. Denn sie sagte, wow, wow, wow, wow. Auf geht's, Theo, greif zu. Und obwohl er wusste, dass er nicht sollte, setzte an, drückte einfach an, und Minuten später fiel er plötzlich um. Oh, Theo, was hast du getan? War dieses Puschezeug das Ende wirklich will? Der goldene Schuss war nun vor.